Erster Gott sprach zu Jeremia. König Zedekia sandte zwei Männer zu Jeremia. Es waren Paschur und der Priester Zephania. Sie hatten eine Frage an Jeremia. Zweiter, sie sagten, frage Gott für uns. König Nebukadnezar von Babel greift uns an. Wird Gott uns helfen, wie er es oft getan hat? Wird er Nebukadnezar weggehen lassen? Dritter, Jeremia sagte zu ihnen, sagt König Zedekia dies, vierter Gott, der Gott Israels, sagt, ich werde eure Waffen wegnehmen. Ihr kämpft damit draußen gegen den König von Babel. Ihr kämpft auch gegen die Chaldäer. Ich werde die Waffen in die Stadt bringen. Fünfter, ich selbst werde gegen euch kämpfen. Ich werde es mit großer Kraft tun. Ich werde es mit Zorn und Wut tun. Sechster, ich werde die Menschen in dieser Stadt töten. Sie werden durch eine schlimme Krankheit sterben. Siebter, Gott sagt, danach werde ich König Zedekia übergeben. Auch seine Diener und die Überlebenden. Sie überleben Krankheit, Schwert und Hunger. Ich gebe sie König Nebukadnezar von Babel. Er wird sie mit dem Schwert töten. Er wird kein Mitleid haben. Achter, sage diesem Volk, Gott sagt, ich gebe euch eine Wahl. Es gibt einen Weg zum Leben. Es gibt einen Weg zum Tod. Neunter, wer in der Stadt bleibt, stirbt. Er stirbt durch Schwert, Hunger oder Krankheit. Wer aber hinausgeht und sich den Chaldäern ergibt, wird leben. Er wird sein Leben retten. Zehnter, Gott sagt, ich habe mich gegen diese Stadt entschieden. Ich will ihr Unglück bringen, kein Glück. Die Stadt wird dem König von Babel übergeben. Er wird sie niederbrennen. Elfter, hört das Wort Gottes, ihr vom Haus des Königs von Juda. Zwölfter, ihr vom Haus Davids, Gott sagt, seid jeden Morgen gerecht. Helft den Menschen, die beraubt wurden. Rettet sie vor denen, die sie schlecht behandeln. Sonst wird mein Zorn wie Feuer brennen. Er wird nicht aufhören zu brennen. Das ist wegen eurer schlechten Taten. Dreizehnter, Gott sagt, ich werde euch bestrafen. Ihr wohnt im Tal, auf dem Felsen der Ebene. Ihr sagt, niemand kann uns angreifen. Niemand kann in unsere Häuser kommen. Vierzehnter, Gott sagt, ich werde euch für eure Taten bestrafen. Ich werde Feuer in euren Wald legen. Das Feuer wird alles ringsum verbrennen.